Schreib voll Wut und Zorn und voll tiefer Enttäuschung. Schein ihm nirgendwo verloren als Opfer dieser Verleumdung. Mein Ego stark verbeult, drum lass ich es hinter mir. Bin zu krank, verheult und krass intensiv verwirrt. Bin blass umhergeirrt, such dir die Liebe als Anker. Von Anfang an wurden Seitenhiebe mein Bekannter. Ich bin ein Verdammter, guck genug für tiefe Freundschaft. Doch scheinbar zu belanglos für Liebesträume mit Kraft. Was ich der Getäuschte schafft, hat leider keine Bedeutung. Bin am Boden zerstört und lauf völlig zerstreut. Drum bin verstört und erneut stumm, hab keine Visionen, keine rettenden Ideen mehr. Früher waren da Millionen, würde mich gern klonen und von vorn beginnen. Mein krankes Leid für keine weiteren Ohren besingen. In Leid und Zorn entrinnen, um wieder aufrecht zu stehen. Doch solange ich zitter und verbitter bin, wird das nicht gehen. Dieser Niederschlag fühlt sich an wie zerrissenes Seelen. Denn wieder gab ich alles durch verbissenes Quellen. Wollte die verbittertes Wellen, aber hatte Liebe vor Augen. Ging über meine Grenzen, fand nur Hiebe für meinen Glauben. Dieser Niederschlag fühlt sich an wie zerrissenes Seelen. Denn wieder gab ich alles durch verbissenes Quellen. Wollte die verbittertes Wellen, aber hatte Liebe vor Augen. Ging über meine Grenzen, fand nur Hiebe für meinen Glauben. Ich glaubte an die Liebe, glaubte an meinen Glauben. Vertraute meinen Emotionen, kann auf nichts mehr vertrauen. Fang langsam an aufzuschauen, blicke ängstlich empor, um möglichst Stabiles aufzubauen, weil ich jegliches verlor. Aus dem Beschwerlichen erfror, ist nie wieder aufzutrauen, hab mir Frieden geschworen, doch hör nicht auf zu hauen, hab meine Liebe verloren und lauf orientierungslos herum. Handlungen durch Triebe erkoren, ein unbewusstes Serum. Es ist verquert, dumm und von Angst und Neid getrieben. Es erschwert, stumm das Verlangen weiter zu lieben. Bin gefangen und zu gediegen, alles laufen zu lassen, wird meine Angst erliegen und jedes Einschnaufen hassen. Meine letzte Power verprassen, um mich zu ersticken, mich weiter zu verstricken. Mir in die Augen zu blicken, aus dem sanften Blau wurde längst ein mattes Grau. Glaub schon lang nicht mehr an eine andere Frau. Dieser Niederschlag fühlt sich an wie zerrissenes Seelen. Denn wieder gab ich alles durch verbissenes Quellen. Wollte die verbittertes Wellen, aber hatte Liebe vor Augen. Ging über meine Grenzen, fand nur Hiebe für meinen Glauben. Dieser Niederschlag fühlt sich an wie zerrissenes Seelen. Denn wieder gab ich alles durch verbissenes Quellen. Wollte die verbittertes Wellen, aber hatte Liebe vor Augen. Ging über meine Grenzen, fand nur Hiebe für meinen Glauben. Kann dich nicht mal hassen, hab keine scharfen Waffen, weil Argumente verblassen, wenn sie sich mit dir befassen. Kann dich nur angaffen und gut finden, was du sagst. Wenn du mich dann fragst, sag ich, wenn du's so magst. Als du noch bei mir lagst, sah ich dich etwas anders. Also hab ich mich getäuscht oder du dich verwandelt. Ich hab ständig gehandelt, ständig vor und zurück, ständig verständig gebückt, lebendig vor Unglück. Ich bin gebändig zerdrückt und du sprudelst vor Glück. Ich gönn dir das von Herzen, doch hätte auch gern ein Stück. Ja, ich schreie verrückt, denn ich dreh langsam durch. Bitte verzeih meinen Durst, doch meine Seele ist zerfurcht. Mein Körper ausgedörrt, mein Herz kaum noch existent. Keine Flucht hilft, wenn man vor sich selbst davon rennt. Ja, ich schreie verrückt, denn ich dreh langsam durch. Ich werde langsam erdrückt, bitte verzeih meine Furcht. Mein Verstand ist zu matt, mein Herz kaum noch existent. Keine Flucht hilft, wenn man vor sich selbst davon rennt. Dieser Niederschlag fühlt sich an wie zerrissenes Seelen. Denn wieder gab ich alles durch verbissenes Quellen. Wollte die verbittertes Wellen, aber hatte Liebe vor Augen. Ging über meine Grenzen, fand nur Hiebe für meinen Glauben. Dieser Niederschlag fühlt sich an wie zerrissenes Seelen. Denn wieder gab ich alles durch verbissenes Quellen. Wollte die verbittertes Wellen, aber hatte Liebe vor Augen. Ging über meine Grenzen, fand nur Hiebe für meinen Glauben.